60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Die 60er Jahre. Ein Beitrag von Michael Fischer. Die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sind bis heute ein Mythos. Man denkt an Beatles und Flower Power, an Aufbruchsstimmung und außerparlamentarische Opposition. Insbesondere der Aufstieg der Popmusik ist aus unser aller Leben nicht wegzudenken. Und auch aus meinem nicht, denn ich wurde mitten in diesem wilden Jahrzehnt geboren. Andy Warhol feierte mit der Pop-Art Triumphe, Stanley Kubrick brachte 2001 in die Kinos und Neil Armstrong gelang die ersten Schritte auf dem Mond. Doch es gab auch Schattenseiten. Kuba-Krise und Kennedy-Attentat wirkten sich nicht weniger schockartig aus als der Mauerbau zwischen West- und Ostdeutschland, der die Teilung des Landes auf Jahrzehnte zementierte. Die 60er zeigten sich damit als ein Jahrzehnt der Umbrüche. Oft unvorhergesehen, aber in jedem Fall folgenreich. Das gilt sogar für die erfolgreichste Fernsehserie der Welt, die unter dem Titel Star Trek bzw. in Deutschland Raumschiff Enterprise 1966 ihren Anfang nahm und die ich als kleiner Junge begeistert verfolgte. Die Sternenflotte ist der Meinung, dass wir soweit sind, unsere Mission zu beginnen. Es gibt also viel zu entdecken in den 60er Jahren, die noch immer viel bunter und lauter sind als die meisten Jahrzehnte danach. ...1960, Vollbeschäftigung. Die Bundesrepublik steht 1960 in der Blüte ihrer Hochkonjunktur. Vollbeschäftigung, steigender Wohlstand und ausgeprägtes Leistungsdenken haben die Schatten der jüngsten deutschen Vergangenheit zurückgedrängt. Die Schlagworte lauten neu, modern und international. Die Folgen des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1950er Jahren bedeuten für die Arbeitnehmer materielle Sicherheit und soziale Verbesserung. Die Unternehmen klagen über hohe Löhne, die bis zu 100% über den Tarifabschlüssen liegen können und eine häufig vergebliche Suche nach gelernten und ungelernten Arbeitskräften. Das Ausland kommt ins Spiel, denn die mehr als 270.000 Gastarbeiter tragen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Produktion in vielen Wirtschaftszweigen bei. Doch auch der Reiseboom hält an. Steigender Lebensstandard, kürzere Wochenarbeitszeiten sowie ein zunehmendes Freizeitbewusstsein veranlassen die Bevölkerung zu mehr Großzügigkeit beim Planen ihrer freien Zeit. Noch bleiben die meisten der 13 Millionen Urlauber im eigenen Land. Doch Österreich, Italien und Spanien stehen weiterhin hoch im Kurs. Was sonst noch geschieht? Beim Leichtathletik-Meeting im Zürcher Letzigrund am 21. Juni 1960 gelingt dem deutschen Armin Harry die Sensation. Im Wiederholungslauf nach einem angeblichen Fehlstart läuft er die 100 Meter in neuer Weltrekordzeit von 10,0 Sekunden. Und das auf einer Aschenbahn. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.